Meine Damen und Herren, heute Abend sehen wir, was in der Kraftwerk am Flughafen Thank you. Thank you. Thank you. Ein Wald ist da, die Sonne scheint mit Glitzerstrahl. Thank you. Fahrbahn auf der Autobahn. Jetzt schalten wir das Radio an, aus dem Lautsprecher klingt es dann. Die Fahrbahn fahren. Distant voices. Thank you.

Les coureurs chronométrés, vous ne reverrez rien. Thank you.

Let's go ahead, super high. Thank you. Auf Wiedersehen. Music. Non-stop. Music. Music. Music. Non-stop. Music. Music. Music. Non-stop. Music. Music. Music. Music. Music. Music.